5. Dialoge trainieren. A. Hören Sie genau zu. Guten Tag, mein Name ist Gerhard. Ich suche die Personalabteilung. Guten Tag, Herr Gerhard. Haben Sie einen Termin? Ja, um 9 Uhr mit Frau Daimler. Moment, ich rufe Frau Daimler an. Bitte entschuldigen Sie, Frau Daimler ist noch nicht im Büro. Können Sie 15 Minuten hier warten? Ja, natürlich, kein Problem. Ich warte.